Land, unser Bild, ja, das Land, unser Vorfahren. Wie könnt ihr vergessen? Vergessen, wo ich komm. Ich könnte nicht vergessen.